Dein Kuss. In dieses Lied und auch in den Text haben Thomas und ich uns gleichermaßen sehr verliebt und haben dann unabhängig voneinander Gesangsdemos gemacht. Ja, das gab es in dieser Form in unserer Bandgeschichte auch noch nicht so. Ja, das heißt, wir mussten dann schauen, wie soll es denn nun gemacht werden, wie soll es auf die CD kommen. Dazu haben wir uns dann im Studio getroffen und das gemeinsam mit Krishan sanft ausdiskutiert und ja, einfach drüber gesprochen und überlegt, wie man es denn nun machen soll. Und Thomas hat gewonnen. Zu deinem Kuss mag ich noch anmerken, dass es als Produzent ihr auch mit dazu gehört, dass man im Blick behält, dass die Band ihren Sound über die Zeit weiterentwickelt, sowie auch eine gewisse Kontinuität in ihrem Sound hat. Und wir alle drei hatten irgendwie bei dem Demo schon immer den Eindruck, dass das eigentlich ein Song ist, der sehr gut an Eye of the Storm vom Drahtseilakt anschließt und da gewisse Ähnlichkeiten drin hat. Und ich glaube, das haben wir auch irgendwie ganz gut hinbekommen, dass der Song einen ähnlichen uplifting Vibe hat.